Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Jena, 1. Februar 1790. Du vermutest mich bereits getraut, und mein langes Nichtschreiben wird es dir noch wahrscheinlicher machen, aber so weit ist es noch nicht. Erst auf den 10. oder 12. Februar erwarte ich meine Schwiegermutter von Rudolstadt, weil sie nicht früher hat abkommen können. Unterdessen war ich etliche Mal in Weimar, und so gab es der Zerstreuungen mehr, dass ich es anstehen ließ, dir zu antworten. Deine beiden Briefe haben mich sehr erfreut, der erste wegen deiner Aussichten, der zweite meinetwegen. In diesem letzten erkenne ich dich wieder, ich kann mir wieder mit Zuversicht sagen, dass du mir unverändert derselbe bist. Du gibst mir und denen, welche deinen Brief zu sehen bekommen werden, einen Aufschluss über mich, der mir um seiner Wahrheit und um deiner Billigkeit willen sehr willkommen war. Hast du die Erfahrung von unterbrochenen Freundschaftsgefühlen aus unserem Verhältnis genommen, so tust du mir doch vielleicht Unrecht, wenn du die Ursache ganz allein in mir und gar nicht in äußerlichen Vorfällen suchst, die den freien Lauf meiner Empfindungen nicht selten verlängt oder aufgehalten haben. Ich darf mir nicht selbst Unrecht tun und von der Entschuldigung Gebrauch machen, womit du mir entgegenkommst. Meine Freundschaft hat nie gegen dich ausgesetzt. Das Wandelbare in meinem Wesen kann und wird meine Freundschaft zu dir nicht treffen. Sie, die selbst davon, wie du auch immer gegen mich handeln möchtest, unabhängig ist. Ich könnte mich überreden, dass ich dir aufgehört hätte, etwas zu sein, das deine Vorstellungsart und deine Empfindungsart einen Gang genommen hätten, auf dem sie der meinigen nicht leicht mehr begegneten. Aber du hättest es in der Gewalt, in jedem Augenblicke mein Vertrauen zu dir und die ganze Harmonie unter uns wiederherzustellen. Unterbrechungen, welche meine innere Tätigkeit in unserer Freundschaft zu machen schien oder ferner scheinen möchte, können bloß die Äußerungen derselben treffen, und solche Unterbrechungen schaden ihr nichts, vielmehr bringen sie mich mit einem größeren Reichtum und mit einem geübteren Gefühl zu unserer Freundschaft zurück. Lass es immer als eine feste Wahrheit bei dir gelten, was du dir selbst in deinem letzten Briefe sagtest, dass der Dichter dem Freunde keinen Abbruch tut, und sei versichert, dass an der genialischen Flamme, an welcher ein Ideal reifen kann, die Freundschaft niemals verdorret. Dass wir getrennt voneinander leben und, wie es das Ansehen hat, noch manche Jahre leben sollen, ist schlimm. Die Entfernung wird uns den schönsten Genuss unseres Wesens rauben, aber lass uns unterdessen den Funken lebendig erhalten, der in einer günstigern Lage der Dinge, an die ich noch immer mit Zuversicht glaube, der späteren Periode unseres Lebens die Wärme geben kann. Vielleicht fanden wir einander in der Jugend nur, um uns einmal ihren Verlust zu ersetzen, und unsere frühe Harmonie war nur die Anpflanzung des Baumes, unter dessen Schatten wir einmal ruhen sollen. Ich überlasse mich hier einer ernsthaften Vorstellung, aber sie drängt sich mir auf, wenn ich den Widerspruch unseres Verhältnisses mit unserem Schicksale zu heben suche. Du wirst mit keinem Menschen ein genaueres Band flechten als mit mir und ich ebenso wenig. Also haben werden wir einander immer. Den Plan, den du jetzt verfolgst, muss ich billigen. Was dir eine sorgenfreie äußere Lage gibt, ist allem anderen vorzuziehen. Und wie könntest du nach höheren Genüssen streben, solange du für deine Subsistenz zu kämpfen hast? Eine Verbesserung deiner Umstände ist das Mittel zu einem edleren Lebensgenuss. Aber Mittel lass es auch nur bleiben und nimm dich in Acht, dass du den Zweck nicht aufopferst, um das Mittel zu erreichen. Überlege wohl, ob du dieser Art Geschäfte Reiz und Interesse abgewinnen kannst, ob dich die Details, in die du nun hineingehen musst, nicht anekeln oder ermüden. Würden deiner Geschäfte mehr, ohne dass dein Geschmack dafür zunähme, so hättest du dich schwerlich verbessert. Wohlstand von außen könnte dir den Mangel an innerer Befriedigung nie verbergen. Dann ist es auch schwer zu sagen, wie weit sich die Macht dieses Berufs und dieser Lebensweise auch über die besseren Köpfe erstreckt. Du hast Beispiele vor dir, die dich abschrecken könnten. Um dieser neuen Bestimmung näher zu rücken, könntest du dich leicht von dir selbst verlieren. Dass du dich da reinschicken würdest, zweifle ich nicht. Aber ich zweifle noch immer, ob eben dadurch, dass du dich da reinschicken lernst, viel für dich gewonnen wird. Meinem künftigen Schicksal sehe ich mit heiterem Mute entgegen. Jetzt, da ich am erreichten Ziele stehe, erstaune ich selbst, wie alles doch über meine Erwartungen gegangen ist. Das Schicksal hat die Schwierigkeiten für mich besiegt, es hat mich zum Ziele gleichsam getragen. Von der Zukunft hoffe ich alles wenige Jahre, und ich werde im vollen Genosse meines Geistes leben. Ja, ich hoffe, ich werde wieder zu meiner Jugend zurückkehren. Ein inneres Dichterleben gibt mir sie zurück. Zum Poeten machte mich das Schicksal. Ich könnte mich auch, wenn ich noch so sehr wollte, von dieser Bestimmung nie weit verlieren. Der Koadjutor hält den Gedanken, mich einmal zu etablieren und zu holen, noch immer sehr fest und spricht aus eigenem Antrieb sehr oft davon. Jetzt will er, dass ich ihn in Erfurt besuchen soll. Er wünschte mir, die Hochzeit zu machen, aber ich zweifle, ob sich meine Schwiegermutter dazu entschließt. Womöglich werde ich ihn aber doch nach der Hochzeit besuchen. Wird er Kurfürst, so kann ich gewiss auf ihn zählen. Das Kollegienlesen wird mir jetzt schon etwas leichter, oder ich mache es mir leichter. Das Ausarbeiten der Vorlesungen habe ich aufgegeben und spreche jetzt frei und aus dem Stegreif. Dadurch werden jeden Tag einige Stunden gewonnen, die das Aufschreiben mir sonst gekostet hat, und die Fakta prägen sich meinem Gedächtnis weit besser ein, wenn ich mich auf mein Gedächtnis mehr verlassen muss. 60 Taler habe ich doch jetzt für das Kollegium eingenommen, und dass ich nicht leicht weniger Auditoren habe, kann ich ziemlich sicher voraussetzen. Für 2 Kollegien jedes halbe Jahr wären mir also doch ungefähr 250 Taler jährlich gewiss, und diese verdienen sich bequem und immer bequemer, so brauche ich nicht über 150 bis 200 Taler an Schriftstellerei zuzusetzen, und wie leicht sind mir doch 300, 400 zu verdienen. Dass du den Tasso über meinem Fragment aus dem Geisterseher vergessen hast, ist ein Kompliment, das ich um des guten Geschmacks willen nicht annehmen kann, auch wenn ich mir gar nicht Unrecht tun will. Denn höchstens konnte es deine Erwartung nur erregen, die das Ende des Tasso befriedigt und also auch geendigt hat, worüber ich dich ausführlicher und auch etwas wärmer gewünscht hätte, wäre die Abhandlung im ersten Bande der Memoir gewesen. Dieses Produkt, glaubte ich, müsste dich überraschen, könnte dich nicht kalt lassen, sowohl wegen der Neuheit der Gedanken als auch wegen der Darstellung. Ich wagte mich darin in ein Element, das mir noch fremd war, und glaubte mich mit vielem Glück darin gezeigt zu haben. Der Hauptgedanke, um den ich mich darin bewege, scheint mir ebenso neu und wahr, als er fruchtbar und begeisternd ist. Jetzt aber lebe wohl, meinen nächsten Brief denke ich dir als Ehemann zu schreiben, wenn nicht wieder ein Hindernis dazwischen kommt. Lottchen soll dir selbst sagen, was du ihr bist und was du ihr gewesen bist, seitdem dein Name zuerst vor ihr genannt wurde. Beide grüßen euch herzlich. Lebe wohl. Dein S.